Jetzt läuft das, ne? Ja, also, sind wir schon live? Also, bist du online? Also, ich meine, ich mach keinen Stream, Mann. Ich mach so. Ich hab meine Haare nicht gemacht. Du willst streamen? Nee, um Gottes Willen, nein, eben nicht. Das hatten wir ja eigentlich vor, du vergesslicher Mensch. Ja, das weiß ich, das war ja Freitag, da hattest du ja keine Zeit. Ach so, okay, gut. Machen wir bitte eine normale Aufnahme. Ja, normale Aufnahme läuft. Ach nee, scheiße. Huch, ich darf das Wort ja immer nicht sagen. Och, Mann. Schneiden wir raus, das geht. Oh. Also, hallo Rainer, na? Hallo Kai, wie geht's dir eigentlich so? Och, Katastrophe. Liebe Zuhörer, ich begrüße euch. Wer wir sind, das wissen die ja mittlerweile. Ich kam hier gerade in unser Discord hier nicht rein. Andauernd the Disconnect, Reconnect, bla bla bla. Und ich wollte so gut einsteigen und einfach sagen, dass ich mittlerweile werde zum Verschwörungstheoretiker, Alter. Nein, nee, nimm doch den Aluhut ab. Nein, ich setz mir einen auf. Okay. Ich hab den ja immer auf meiner Wendler-Pappfigur drauf. Ja, den sieht man ja im Hintergrund bei dir immer, genau. Ja, der liegt da hinten, aber leider im Moment in der Ecke. Okay. Es wendlert im Moment nicht. Rainer, bevor ich dazu komme, warum ich zum Verschwörungstheoretiker werde, wie war deine Woche? Meine Woche war relativ entspannt. Also, wie gehabt, ein paar Termine, aber nichts Wildes. Das sagst und du jedes Mal. Samstag. Ja, ne, oder? Ich schimmel die meiste Zeit zu Hause rum, seid ihr so, wie es ist. Aber ich habe jetzt geht's langsam wieder los. Ne? Nächste Woche, übernächste Woche bin ich ja wieder im LKW und jetzt Samstag Auffrischungskurs ADR und jetzt kommenden Samstag wieder mit Prüfung übrigens. Hä? War da auch Prüfung? Das ist neu. Ja, das ist jetzt mit Prüfung. Ach. Also den letzten ADR-Schein, den ich gehabt habe, da war Anwesenheitspflicht. Du kennst das. Ja, wie bei den Modulen. Genau. Und ich hatte ja den Aufbaukurs Klasse 1, also Sprengstoffe und so. Oder Explosivstoffe, so heißt es. Echt? Ja. Warum das? Weil wir über Silvester immer Feuerwerkskörper fahren und so ein Scheiß. Ah. Und da war das schon mit Prüfung. Ich denke, ach du Scheiße, fällst du durch. Junge, kommst gerade vor der Nachtschicht, weißt du? Und dann sollst du deinen Unterrichtsraum und danach noch eine Prüfung machen. Deshalb ich denke, komm, zieh durch. Und ich habe ohne Scheiß, ich schwöre, ich habe die Kreuze einfach so random gemacht, weißt du? So einfach zick, zack, Kreuz. Und ey, ich war müde, ich wollte nach Hause, ich wollte ins Bett. Ne? Ja. Und dann sagt der Komiker auf einmal, du hast bestanden, 3 Fehlerpunkte. Ich denke, was? Da muss es ja eine sehr intensive, fachliche Prüfungsfragen gewesen sein. Ich glaube, der hat meinen Bogen einfach verwechselt. Also da sind 2-3 Leute durchgefallen. Ich glaube, der hat meinen Bogen, glaube ich, verwechselt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, siehst du, ADR muss ich auch Auffrischung. Ich habe tatsächlich schon zweimal den ADR neu machen müssen. Ah, okay. Ja, weil ich immer... Ich kann... Also, kennst du das, dass man so sagt, wenn ich heute nochmal in die Schule gehen würde, würde ich alles anders machen und keine Ahnung, würde studieren oder sonst irgendwas? Kennst du das? Na klar. Jedes Mal, wenn ich bei diesem, ich will nicht schon wieder irgendein Fäkalsprachenwort dazu davor packen, bei diesen Modul-Auffrischungskursen, die einfach so Banane sind, weil sie wiederholen sich ja immer wieder. Ja, ist kaum was Neues, ne? Ja. Ja, genau. Und wenn ich dann da sitze, weiß ich, okay, also Schule und so, das wäre nichts für mich. Also studieren und so, fände ich voll geil, wenn man so irgendeine Sache, also ich würde zum Beispiel, würdest du nie drauf kommen, was ich studieren würde, aber ich hätte keinen Bock auf diesen Lernprozess. Ja, ich saß hier auch. Weißt du, was ich studieren würde? Na, erzähl, jetzt bin ich gespannt. Ich würde Geschichte. Geschichte? Oh. Ich würde tatsächlich gerne so Ausgrabungen und so historische Sachen und so, da bin ich super dran interessiert und gucke mir auch jede Doku an und ähnlich über U-Booten. Ja, nice. Also Geschichte wäre jetzt nicht meins. Da bist du ja bei meiner Stieftochter ja ganz, ganz vorne mit dabei. Die steht da auch drauf. Die steht auch auf Geschichte. Ich finde das voll spannend. Also, ich sag euch mal jetzt ein Funfact. Wenn mich da mal irgendeiner fotografiert bei, denkt nicht, dass ich einen Schwächeanfall habe, aber wenn ich zum Beispiel an so alten historischen Gebäude oder so Burgen, Schlösser und sowas, komme ich ja nicht dran vorbei, muss ich ja immer hin. Ja. Und dann dann fasse ich so das Mauerwerk immer an und stelle mir vor, an diesem Punkt, 500, 600.000 Jahre, wie so eine Zeitschleife zurück, wer war hier alles, was ist hier alles schon passiert, an diesem Ort, was hat dieser Stein, dieser Baum, was hat der alles schon gesehen in seinem Leben? Ja gut, aber das stellt sich, glaube ich, jeder vor, ne? Ja? Okay. Ja, also ich gehöre auf jeden Fall dazu, ja, na klar. Okay, dann sind wir ja da beieinander. Nee, aber ich finde so historische Sachen, Geschichte und so, finde ich ja mega nice, aber... Ja, also schon, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, okay, das studiere ich jetzt. Naja, also studieren hat ja tatsächlich die Bewandtnis, dass man dann perfekt in seinem Fachwissen und dass man halt über Jahre ausgebildet wird in dem Punkt und das finde ich dann schon sehr wichtig, aber ich hatte keinen Bock auf diese, also ich bereue es, nicht wenigstens angefangen haben, das war ein super deutscher Satz, ich bereue nicht angefangen haben zu machen, super, super deutsch, ja. Ich bereue es nicht wenigstens ein bisschen studiert zu haben, weil allein die Studentenpartys müssen amazing sein. Ja, das stimmt. Die sind schon hartdreckig, finde ich. Also so soll es sein. Ja. Also. Ja. Ja, und dann gibt es ja auch da bei den Studentinnen auch sehr, also wir haben ja hier in Göttingen sind wir ja für Medizin sehr bekannt. und da gibt es hier, da war ich auch mal mit dem LKW und habe mit zwei Kollegen aus Berlin, die da unterstützen mussten. Ich hatte mal einen Saugdruck-LKW gefahren, der quasi zum Reinigung von Öltanks genutzt wurde. Es war so ein, ich glaube, drei Kammern hatte ich. Mhm. Habe dann quasi die Öltanks leer gepumpt und einer ist dann da rein, hat den dann sauber gemacht, die Filter gewechselt und her und ich habe das Öl wieder reingepumpt. So ungefähr muss man sich vorstellen, das war die Hauptarbeit. Ja. Und dann hatten wir mal einen Auftrag gekriegt, dass wir hier in die, wie heißt denn das da, wo die Gerichtsmedizin, wo die seziert werden, wie heißt denn das? Pathologie. Ach, danke. Ja, bitte. Ja. Super. Und da mussten wir mal hin, ey. Da haben wir so Stufe 2 Schutzanzüge bekommen. Ich sage, Alter, was sollen wir denn da? Und da war nämlich diese Tische, wo die drauf seziert werden und dieser Abfluss, der war verstopft. Oh, ich stell... Oh. Ey, das war so ein... Also, das war ekelhaft. Ja. Soll ich dir das mal... Wir sind da hingekommen und ich wollte dann so sagen, und da stehen ja vor diesem Dingens... Wie heißt es nochmal? Was, Pathologie oder was? Pathologie, ja, danke. Was ist okay. denn heute mit mir los? Das ist ja unfassbar. Da stehen immer die Studentinnen mit den weißen Kitteln, wenn sie eine rauchen da vor der Tür und wenn man da vorbeifährt, denkt man sich, Junge! Mhm. Nein, also Spaß beiseite. Wir mussten mit dem LKW hin und dann habe ich da gesehen, da war in diesem Raum, musst du dir vorstellen, waren so 4 Tische. So wie man sie kennt, diese chromfarbenen Metalltische. Mhm, diese Ziertische da, die mit... Ja, genau, ja, die sind okay. Ja, genau. Und das war, und die Gerichtsmedizinerin da, die da arbeitet, die hat gesagt, ja, also Tisch 3 ist nicht besetzt irgendwie, so sagte sie. Dort können wir das dann hochfahren und dann können sie da unten absaugen, da müsste die Verstopfung sein. Und dann sage ich, wie nicht besetzt? Hier ist ja keiner der Tische besetzt. Sagte, doch, doch. Die sind ja nur eingefahren, unsere Kunden oder irgendwie so, hat sie gesagt. Unsere Kunden. Ja, irgendwie so völlig absurdes Wort dafür benutzt. Und dann habe ich gesagt, also ich habe es nicht verstanden, wie sie das meinte, dass die Kunden da eingefahren sind. Und das, also das ist unfassbar. Dann hebt sich dieser der Deckel von diesem Tisch und darunter ist wie in einem Parkhaus lagen dann die Leichen drunter. Also, okay. Also da beim Tisch 3 waren keine mehr, deswegen sagte sie, der ist nicht besetzt. Da fuhr der hoch, dann waren da ungefähr 3 so Fächer drunter, wie so ein Parkhaus drunter. Und in den anderen Tischen da drunter lagen dann die noch bearbeitet werden müssen. Hm. Also, und ich stand draußen dann und die mussten den reinigen und dann absaugen. Und ich habe draußen, ich habe auch so ein Schauglas gehabt, wenn ich den angesaugt habe. Mhm. Oh, ach, da sind ja auch Zähne mit eingesaugt worden. Und, also... Hat der mal so geknistert, so geknistert. Oh, widerlich, Alter. Aber der Geruch, ich stelle mir den Geruch jetzt nicht angenehm vor. Ich habe draußen in der frischen Luft, ich habe ja draußen den LKW überwacht. Das war ja meine Aufgabe als der Gefahrgutfahrer da. Mhm. Und die drinnen hatten ja dann diese biologisch Schutzanzüge da und Hochdruckreiniger. Also mein LKW hatte ja auch Frischwasser mit dabei und hatte Hochdruckreiniger. Pumpe da und als sie rauskam, waren die, als wenn sie die jemanden zersägt haben, Blut verschmiert. Also der Anzug jetzt, ne? Weil die ja weggespült, den Hochdruck, eigentlich am Arsch. Da muss es ja mit diesem komischen Biohazard-Zeichen fahren, oder? Nee, ich glaube nicht, nee. Nee? Eigentlich hätten wir es machen müssen, glaube ich, ne? Wir hatten das jetzt gerade im Gefahrgutunterricht, deswegen frage ich nämlich gerade. Hat mir keiner was von gesagt. Nee, ich wäre dann auch so gefahren einfach. Also, aber ich glaube, man muss das Biohazard-Dingens ausflaggen, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Aber von da, wo das war, wo wir abgepumpt haben, bis da zum Hof, also auch wenn die Distanz irrelevant ist, dass man es machen muss, das waren 8 Minuten Fahrt, wo ich dann alles wieder abgepumpt habe. Das war echt eine komische Firma da. Da Regeln waren da irgendwie anders. Aber ja, also da kann ich Geschichte erzählen. Aber Rainer, weißt du, warum ich Verschwörungstheoretiker werde? Ja, das interessiert mich am meisten. Ja. Ich gucke, also ich wäre ja wirklich gerne richtig dumm. Also so dumm, so wie man manchmal in etwaigen Fernsehsendungen sieht. Ja, ich beneide da auch einige drum, dass die so dämlich sind, dass die nichts mehr mitkriegen. Ja, genau, das meine ich, genau, Rainer, genau das meine ich. Dass man sich um nichts Gedanken macht, dass man einfach nur lebt irgendwie. Du gehst mit einem leichten Grinsen durch die Welt und freust dich, dass du atmest. Ja, so. Und du freust dich, dass du selbstständig atmest, ohne das manuell immer ausführen zu müssen. Ja, genau. 10 Sekunden, einmal kurz einatmen. Guck mal, wir haben ja jetzt gerade, habe ich heute wieder gesehen, Streiks. Also die die Arbeiter, die in der Luftfahrzeugbranche da unterwegs sind, die möchten ja jetzt auch mehr Geld haben. Mhm, habe ich mitbekommen, ja. Genau, die DHL auch. Ja, die auch. Und dann finde ich das immer so toll, wenn ich dann in den Nachrichten so sehe, dass dann so ein LKW von XY-Spedition da so rein und raus fährt und davor stehen die Mitarbeiter und wollen 15% mehr Lohn. Mhm. Zu Recht, ist ja auch okay. Ja, ja. Ist ja auch okay. Aber ich denke mir nur, der LKW-Fahrer, der jetzt gerade da rein und wieder rausfährt, der kriegt keine 15%. Nee. Da ist das auch vollkommen in Ordnung, dass sich niemand, und das ist der Grund, warum ich meine, ich werde langsam Verschwörungstheoretiker, ich habe das Gefühl, es ist gewollt, dass dieser Beruf irgendwie nicht attraktiv gemacht wird, weil sonst hätte man doch schon lange Weichen gestellt, meiner Meinung nach. Das habe ich doch auch, das sage ich doch die ganze Zeit schon immer. Das, echt? Ja, ohne Witz. Und ich habe das auch schon ein paar Mal im Stream gesagt. Ich sage, ey, ich habe den Eindruck, die wollen das so. Dass das so, also genauso, weil ansonsten würde ja was passieren. Weil genau. Man sagt ja immer, es passiert erst dann was, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sagt man ja. Ne? Bei uns ist das Kind aber schon lange im Brunnen gefallen, ist schon wieder erwachsen geworden und es passiert trotzdem nichts. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach irgendwie unfassbar, auch wenn ich dann halt mal, also Verdi, kommen wir mal auf Verdi zu sprechen, die Gewerkschaft, die für uns zuständig ist. Richtig. Ich würde so einen Verdi-Mitarbeiter gerne mal fragen, ich hatte damals ja mal mit denen Kontakt. Das war, bevor ich ein bisschen bekannter wurde. Ab da antworten die mir nicht mehr. So, sie irgendwas irgendwo mal was gesagt haben, was irgendwer von denen mitbekommen hat. Ähnlich wie BAG mit mir auch nichts mehr zu tun haben möchte. Ja, die checken vor Social Media, was für eine Reichweite du hast. Und dann entscheiden die, ob die antworten oder nicht. Ich war ganz am Anfang, wo ich, keine Ahnung, nur ein paar hundert oder ein paar tausend Abonnenten hatte, war ich tatsächlich sogar beim Sommerfest bei der BAG eingeladen gewesen. Oh, okay. Die letzte E-Mail von denen war, dass sie mit mir aktuell und in naher Zukunft oder in der weiteren Zukunft keine Zusammenarbeit anstreben. Ja, das würde die bei mir aber auch machen. Also ich ziehe da einfach zu hart drüber her über die BAG. Also deswegen Punkt 1 Verschwörungstheorie, man darf in diesem Land einfach irgendwie seine Wahrheit nicht mehr so richtig sagen oder seine Meinung kundtun. Nee, dann wirst du gleich zerrissen. Ja, klar. Von irgendeiner Seite. Irgendwer hat immer irgendein Problem damit, mit irgendeinem Satz, den man spricht, und dann wird man gleich angegriffen. Ja, das ist so. Und Verdi zum Beispiel betreibt ja auch überhaupt keine aktive Werbung für die Sinnhaftigkeit einer Gewerkschaft auch in der Transportbranche. Sie betreiben ja, oder hast du schon mal einen Verdi-Stand auf einer Raststätte gesehen oder auf dem Autohof? Nein, noch nie. So, genau. Das Thema hatte ich mit meiner Freundin und hat gesagt, ja gut, was wollen Sie denen auch sagen? Kostet halt Geld, Monatsbeitrag und hin und her. Und da sage ich, naja, also die Schlagwörter, die ich benutzen würde, wenn ich jemanden bewegen möchte, der in die Gewerkschaft eintritt, wäre folgende Punkte. Punkt 1. Den Mitgliedsbeitrag, den du monatlich bezahlst, der anhand deines Bruttolohns errechnet wird, meine ich, Bruttolohn war's? Ja, ich glaube ja, genau. kriegst du am Jahresende, kannst du in der Lohnsteuerjahresausgleich, kriegst du den zu 100% ersetzt. Mhm. Ja, also du kannst den komplett 100% absetzen. Klar, kostet sich im Monat ein paar Euro, aber jetzt kommt Punkt 2, warum dir das eigentlich nicht wehtun würde. Jeder Berufskraftfahrer sollte eine Rechtsschutzversicherung mindestens im Straßenverkehr mit abgedeckt haben. Ja, richtig. Sollte man haben. Genau. Die kostet dich aber auch Geld im Monat. Die sparst du aber, wenn du in der Gewerkschaft bist, weil bei der Gewerkschaft kostenlose Rechtsschutzversicherung hast. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also würdest, genau, also, und dann hast du eine kostenlose Rechtsschutzversicherung und nicht eine kostenpflichtige wie bei irgendeiner Versicherung, die du irgendwo abgeschlossen hast. Mhm. Dann wirst du am Jahresende dein Geld wiederbekommen und du hast das ganze Jahr eine kostenlose Rechtsschutzversicherung. Zumindest was deinen beruflichen Verkehr Dingens angeht, genau. Davon rede ich, genau. Also, so, das wäre Punkt 2 als Argument, mhm, was ich an den LKW-Fahrer sagen würde. Und jetzt kommt noch Punkt 3. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, kostenlos, weil du es am Jahresende wiederbekommst. Du hast dann noch den Schutz, solltest du in Streit mit deinem Arbeitgeber kommen, was halt möglich ist in unserer Branche. Oh ja, sehr leicht sogar. Sehr leicht sogar. Zahlt halt die Gewerkschaft dann im Fall deines Lohnausfalles dein Gehalt. Im Falle eines Rechtsstreits. Stimmt, das hatte ich gar nicht mal auf dem Zettel. Richtig, ja. So, und jetzt frage ich dich, warum sagt Verdi, haben sie mir damals nämlich mal gesagt, ja, das Problem ist halt, die LKW-Fahrer treten halt in die Gewerkschaft nicht ein, weil sie da keinen Sinn drin sehen und bla bla hin und her bla. Ich habe dir jetzt 3 Punkte genannt, die im Endeffekt alle kostenlos sind und alle positiv für das Fahrpersonal, für jeden LKW-Fahrer da draußen wäre. Warum machen sie keine aktive Werbung, sodass LKW-Fahrer sagen, okay, das ist doch gar nicht mal so schlecht und haben dann die Lobby und könnten sich dann für die LKW-Fahrer einsetzen? Warum machen sie es nicht? Das, weil, wie gesagt, ich unterstelle denen allen Absicht, also der Regierung genauso wie den Gewerkschaften. Also, naja, Absicht halt. Die wollen das nicht. Ja. Aber und den Grund dahinter verstehe ich noch nicht. Ich habe mir da drüber wirklich schon stundenlang den Kopf zerbrochen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe, guck mal, vorhin kam zum Beispiel eine Statistik, habe ich auf Weltnachrichtensender gesehen, dass irgendwas mit 30%, also ein stark erhöhter Anstieg an Durchfallquote an Fahrerprüfungen, also BE, PKW-Bereich, über 30% angestiegen ist, dass die Leute immer mehr durchfallen bei der praktischen Prüfung. Okay. Grund, das erhöhte Verkehrsaufkommen. Also der Stress im Straßenverkehr etc. Jetzt, was haben wir Berufskraftfahrer denn, wo man immer sagt, wir machen doch nichts den ganzen Tag. Ja, wir sitzen ja nur da und gucken aus dem Fenster. Ja, und pfeifen haben manchmal blöd dabei rum. Genau, und haben wir diesen erhöhten Verkehrsstress etwa nicht? Steht uns denn da nicht mal langsam eine Gehaltserhöhung zu? Alle fordern 15% und in unserem Bereich passiert nichts. Nö, gar nichts. Nö. Das ist so, also was andere 15% mehr verdienen, verdienen wir 15% weniger, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt nur mal, um wieder auf DHL zu kommen, dass die das juckt. Die setzen einfach mehr Subunternehmer ein, die streiken ja nicht. Genau. Ja, und Das Problem ist halt auch nicht das Problem sind auch nicht die Transporteure, also die Speditionen, die sind nicht das Problem. Weil die können halt nicht mehr zahlen, weil sie müssen ja auch, die müssen ja gewinnbringend wirtschaften. Das heißt, wenn die uns so und so viel mehr bezahlen und der Kunde aber nicht mehr bezahlt, dann würden sie Minus machen, ist die Firma pleite. Richtig. Also man kann den Speditionen da halt nicht den schwarzen Peter zuschieben. Allerdings würde ich tatsächlich ein kleines bisschen fronten gegenüber den Speditionen. Warum verlangen die Fahrer von sich selber, dass wir den Kampf aufnehmen für mehr Lohn? Warum setzen sich Spediteure, es gibt ja auch den wunderbaren BGL, warum setzen die sich nicht hin und sagen, so, liebe Spediteure, wir müssen unseren Fahrern mehr Geld bezahlen, weil sonst haben wir bald irgendwann keine Fahrer mehr und wir müssen jetzt die Politik dazu nötigen, drängen, wie auch immer, alle zusammen im Verbund einen flächendeckenden Tarifvertrag für alle, fürs Fahrpersonal einzuführen. Warum machen das die Spediteure nicht? Warum gehen die Fahrer oder Leute, die sich dafür engagieren, auf die Straße und versuchen, eine Demo zu veranstalten, warum machen das nicht die Spediteure? Das ist auch eine gute Frage. Also die Frage habe ich mir selbst noch nicht gestellt. Ja, das geht in meinem Kopf immer so rum. Also sehen wir dich denn doch bald mit dem Aluhut. Das. es ist zum Heulen. Man sitzt da und denkt sich, es ist ja okay, dass, keine Ahnung, IG Metall streikt dann wieder irgendwann demnächst. Die müssen ja auch mal wieder anfangen, die haben lange nichts gemacht. Verdi ist jetzt hier flächendeckend hier. Aber warum passiert, also diese Branche hier, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch das Thema, dass eine Reinigungskraft mehr verdient als ein LKW-Fahrer vom Stundenlohn her. Ja. Warum passiert hier nichts? Warum gucken da alle zu? Was ist das Problem? Ich Vor verstehe allen das nicht. Dingen haben doch die Spediteure doch auch gesehen, was passiert, wenn die Fahrer ausgehen. Also sprich, gut, der Grund war natürlich ein anderer in England mit dem Brexit, aber Ja. im Endeffekt keine Fahrer bleiben keine Fahrer. So, und ich check's nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Das Ding ist auch, dass man auch ganz schnell wieder in irgendeine Ecke gedrängt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal anspricht, das mache ich jetzt einfach mal, dass es nicht der Sinn sein kann, aus dem Ausland irgendwelche Fahrer anzukarren, aus Thailand, aus was weiß ich wo, immer weiter mehr in die Länder, wo die Löhne halt viel, viel günstiger sind, um halt den deutschen Fahrer zu ersetzen. Das löst doch das Problem nicht. Nee. Also das funktioniert nicht. Ich Und glaube, für die Regierung zählt erstmal nur das Endergebnis. Und das Endergebnis heißt für die, die wollen die Waren da haben, wo sie hingehören. Also Quantität, einfach nur Quantität. richtig, genau. Und wie das Ganze funktioniert, ob da vielleicht die eigenen Fahrer oder ich sage jetzt mal die eigenen Bürger auf der Strecke bleiben, scheint denen egal zu sein. Komplett. So, ne, und Weil sie sich auch damit nicht beschäftigen, mit diesem genau. Beruf. Nee, das ist denen lästig, habe ich das Gefühl. Deswegen diese Modulschulungen, die sind vielleicht einmal nützlich, ja? Also ich finde ja dieses eine Modul immer sehr, sehr spannend. Also ich sag's ganz offen, ich setze mich da rein und gucke eine Netflix-Serie durch, bis alle 5 Tage durch sind. Mich Ja, interessiert das. ey, Ehrlich, ohne ich Witz, meine ich es ernst. sitze da teilweise, oder wir haben da, ey, mein Chef macht ja auch die Module klar, und wir sitzen nebeneinander und schreiben uns gegenseitig WhatsApp. Alter, was ist, also. Jetzt ehrlich, Ja, das weil es so ist lächerlich ist. ja sicher. Es bringt einfach nichts, dass mir erklärt wird, das Auftreten beim Kunden. Also wenn man das Ja. nicht aus der Kinderstube mitgeteilt bekommen hat, dass man sich vernünftig anziehen sollte, vernünftig Körperpflege praktizieren sollte, da muss mir nicht irgendein Referendar, der Freiberufler von was weiß ich wo irgendwo ist, der muss mir das nicht erklären als erwachsener Mann mit 45. Übrigens, ich habe mich letzte Folge älter gemacht, als ich bei der 45, nicht 46. Ja, ich habe Oha. vergessen, wie alt ich bin. Ist auch Ja, egal. das ab 40 braucht man das auch nicht mehr wissen. So, und weißt du, aber das Ding ist doch einfach, jetzt brechen wir es mal runter. Beim ersten, die ersten, also diesem Modul, dieses mit dieser Auftreten beim Kunden etc., dem fand ich am sinnfreisten, weil das sollte man eigentlich als erwachsener Mann, Mensch, als erwachsener Mensch, Entschuldigung, bevor jetzt hier sich irgendein Geschlecht benachteiligt fühlt, als erwachsener Mensch. Rainer, wir leben in einer Zeit, habe ich dir gerade gesagt, man darf nicht mehr alles sagen. Es Das, ist, ja, das ist so. Das, da muss man ja? vorsichtig sein, ja. Ja. Ralf Schmitz hat da einen geilen Gag gemacht. Kennst du den? Ja, natürlich kenne ich Ralf Ralf Schmitz Schmitz, nicht. ja, klar. Nee, hier, Guido Kanz, Ja, der den von, kenne ich aber auch. ja, genau. Der hat einen geilen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf der Berlinale war oder so. Einen supergeilen Witz. Und zwar hat er gesagt, dass es irgendwann einen Schiedsrichter gibt für Comedy, der dann so einen Buzzer drückt, wenn man wieder irgendwas Falsches gesagt hat. Weil man darf ja nicht mehr alles sagen in der heutigen Zeit. Ja, vor allen Dingen Pass auf, er gibt ein Beispiel. ja, Pass auf, okay. Rainer, warte. Er gibt ein Beispiel. Geht eine schwangere Frau zum Bäcker? Nee. Warum ist es eine schwangere Frau? Es könnte auch ein schwangerer Mann sein. Nee, geht nicht, weil biologisch gesehen kann eigentlich nur eine Frau ein Kind gebären. Ja, aber das ist Geschlechtershaming etc. Okay, dann ist es keine schwangere Frau, dann ist es ein stark übergewichtiger Mann, der geht zum Bäcker. Warum ist es ein stark übergewichtiger Mann? Es könnte ja auch eine Diverse sein oder ein Transgender etc. Okay, ein Individuum geht zum Bäcker. Warum ist es ein Bäcker? Es könnte auch eine Metzgerei sein. Auch andere Handwerksbetriebe haben ein Anrecht genannt zu werden. Oh, ja, aber so ist es ja. Es ist ja schon bald kein Humor mehr, sondern die bittere Realität. Kann ich nicht beim Metzger machen? Okay, also ein Individuum geht zu einem x-beliebigen Laden und so geht das ganze Spiel weiter, weißt du, weil man heutzutage wegen jedem Scheiß sich rechtfertigen muss. Ja, das ist so, das geht mir tatsächlich auch mega auf den Sack. Das nervt mich. Ich habe das auch in fast gefühlt in jedem Stream, das war natürlich nicht in jedem Stream, aber weil das Thema auch schon aufkam und da sagte ich ganz klar, und ich weiß, dass ich mit meiner Meinung dem einen oder anderen aufstoße, aber ey, ich sag, versucht euch doch nicht mal in so eine scheiß Kategorie zu stecken, ja, ich sehe euch eh nur als Mensch, genauso wie ich mich als Mensch sehe. Ja, ich werde keine Unterteilung machen. Ne? Du bist braun, weiß, grün, transgender, was weiß denn ich, ist mir völlig egal. Letzten Endes steht ein Mensch vor mir. Bums. Naja, sicher. So. Und der Rest interessiert mich halt einen Scheiß. So. Interessiert mich auch nicht. Und ich bin auch auf keinen Fall radikal in irgendeine Richtung. Nee, genau. Ich auch nicht. Aber weißt du, was mich nervt? Was mich wirklich nervt, ist Folgendes. Guck mal, Serdan Somuncu hat jetzt bei dem letzten Podcast von denen in Berlin sowas wie gesagt, dass Schiiten und was weiß ich, Türken Herkunftsland hat er gesagt, das erkennt man daran, weil die Augen weit voneinander abstehen, weil die da irgendein Geschwurbel in der Vergangenheit hatten oder was, irgendwas sagt. Also wirklich richtig krass. Aber das konnte er auch nur deswegen sagen, gut, es hat ein bisschen Skandal ausgelöst, bla bla, aber das konnte er nur deswegen sagen, weil er Immigrationshintergrund hat. Ja, ansonsten hätte er es nicht sagen können. So, ein Deutscher, ein Bio-Deutscher, wie meine Wenigkeit, dürfte das auf gar keinen Fall sagen. Nee. Aber ist das nicht auch eine Form von Rassismus und Unterdrückung meiner Meinungsfreiheit, wenn ich sagen wollen würde? Da war ja wieder was vor 70 Jahren. Ja, genau. Also ich sehe das ähnlich. Ja, das. Ich sag ja diese Scheißkategorisierung ist. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich weiß, es gibt bestimmt einen anderen Fachbegriff dafür, aber das geht mir so hart auf den Sack. Ne? Das geht schon bei Veganismus los und hört bei Rassismus auf oder was? Ja. Du weißt, was ich meine. So das. Ey, wenn ich einen Freund habe, ja, so, dann interessiert mich nicht, wo der herkommt, weil es ist mein Freund und es interessiert mich auch nicht bei meinen Nachbarn oder so. Ich unterhalte mich mit denen genauso wie mit jedem anderen. So, das, ich krieg's nicht in die Birne. Ich krieg's nicht. Wir leben alle auf einem einzigen Planeten. Was ist denn los mit den Leuten, Alter? Ich weiß nicht, was unser Problem ist. Ich glaube, wir sind also wirklich sehr toxisch geworden. Ja. Das ist völlig. So. Jetzt hatte ich gerade was im Kopf, wie ich es dir beschreiben wollte. Ach Mann, jetzt habe ich es gerade vergessen. Oh nee, das Alter. Ja, ich kenne das. Deswegen, liebe Zuhörer, wir wollten eigentlich den Podcast auf 30 Minuten lassen. Da wir aber alt sind und ab und zu ein bisschen länger zum Überlegen brauchen, haben wir gesagt, komm, eine Stunde ist okay. Das ja. Nee, ich wollte was ganz Wichtiges sagen, was... Ach Mann, jetzt ist es mir wirklich entfallen. Es ist irgendwo runtergefallen. Ich finde es gerade nicht. haben wir Kommentare von der letzten Sendung, damit ich irgendwie mich versuchen kann zu erinnern? Ich gucke nochmal nach. Ich will mich ja nämlich nicht spoilern. Ja? So, das heißt, ich gucke jetzt nach. So? Ja. Ach, du guckst vorher gar nicht nach. Damit ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Weißt du? Mir ist es wieder eingefallen. So, pass auf. Okay. So, jetzt nochmal zum Thema Rassismus und Immigrationsprobleme, was wir ja mittlerweile haben. Und da spricht ja jetzt mittlerweile einer von den Grünen endlich auch mal an. Habe ich gehört heute. Völliger Umkehr. Das kann ich ja gar nicht fassen, dass die Grünen irgendwann mal vernünftig werden. Guck mal, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Gewerbe als LKW-Fahrer tätig. Du, glaube ich, noch länger, ne? Ja, seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren. Okay. Ich frage dich jetzt was. Hattest du in diesen 25 Jahren ernsthafte Konflikte mit LKW-Fahrern anderer Länderherkunft? Du meinst aufgrund ihrer Herkunft oder allgemein Konflikte? Aufgrund ihrer Herkunft. Nein, kein einziges Siehst Mal. Siehst du? Danke. Gott sei Dank. Das war nicht abgesprochen. Genauso ist es mir auch ergangen. Ich habe nie ein Problem gehabt mit einem türkischen Fahrer, mit einem polnischen, bulgarischen, lettischen, was weiß ich, wo der herkommt. Ganz im Gegenteil. Da können wir nämlich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir haben das, ich habe ja. Mach du das doch fast. Mach du das fast. Ich mach das. Pass auf. Ich habe ja für Universal gefahren. Viele wissen das. Universaltransport, don't worry, be heavy und so weiter. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben die Fahrer und auch Außenstationen, sage ich mal, in anderer Länder, wie zum Beispiel in Polen und all sowas. Rumänien und Tschechien, ist egal. Du siehst im Grunde genommen erstmal nur ein Universalauto und die sehen alle gleich aus in ganz Europa. Und wir haben natürlich auch dementsprechend auch dieselben Ladestellen. Und ganz oft ist es so, dass der neben dir, in Schneverdingen haben wir ganz oft gestanden, das ist ein Betonwerk, dann steht neben dir ein Rumäne und da läuft das anders mit dem Essen. Die gehen nicht so essen wie wir oder bestellen sich was, die machen das selber. Die haben ein riesiges Seitenfach und da wird erstmal richtig aufgefahren, aber so richtig, nicht nur so halb. Ja. Und da wird richtig gekocht, richtig frisches Gemüse, zack, zack, zack, da wird richtig gekocht. Und ich schwöre euch, ob ihr es glaubt oder nicht, wenn der euch sieht, dann wird der euch auch einladen. Das war so oft also der Fall, dass ausländische Fahrer frisch gekocht haben und dann dich eingeladen haben zum Essen und die waren beleidigt, wenn du abgesagt hast. Ja, ja. Der Grund, warum ich das anspreche, da möchte ich gleich drauf kommen. Ich hatte das Ganze, weil du es gerade sagst, hatte ich in Wörth bei Mercedes auf dem Parkplatz. Da musste, hatte ich nächsten, bin ich nachmittags gegen Abend ungefähr angekommen und hatte morgens früh mein Entladefenster. Und neben mir haben zwei LKWs aus der Türkei geparkt. Und der hat auch tatsächlich Seiten Palettenkasten aufgemacht und dann haben die da alles raus und haben eine Suppe gekocht und so Schemel sich hingesetzt und ich wollte aussteigen und wollte in den Bäcker, der da in dem Werk dran ist und wollte da was essen. Und dann haben die mich auf halb Englisch, halb Deutsch und Türkisch überredet, mich mit dazuzusetzen, dass ich nicht alleine im LKW sitzen soll. Und dann habe ich mit dem tatsächlich so einen Apfeltee und habe deren Suppe mit denen gegessen. Wir haben uns mit Hand und Füßen unterhalten, aber es war super. Und keine Probleme. Und warum ich da jetzt drauf zu sprechen komme, ist Folgendes. Ich möchte jetzt mal was ansprechen. Das ist vielleicht für einen oder anderen hart, aber es ist die Wahrheit. Der Grund, warum ich dich gefragt habe, ich habe seit 20 Jahren nie Probleme gehabt mit ausländischen Fahrern und du seit 25 Jahren nicht. Und so geht es auch, glaube ich, den meisten, die diesen Podcast hören. Mit Sicherheit, ja. So, aber die Zuwanderung, die wir hier betreiben in diesem Land, weil wir sagen, wir brauchen Fachkräfte, die meisten, die hierher kommen, aus irgendwelchen Ländern irgendwo, also Ukraine jetzt mal weg, Kriegsfall, also was anderes. Ja. Das sind aber dann nicht die Fachkräfte, die wir brauchen. Nee, das stimmt. Und dann haben wir ein Problem mit Menschen, die sich anders verhalten. Da ist das Kulturelle, ist da mal beiseite, weil, das meine ich damit, ob es ein Türke ist, ein Bulgare, Ungar oder sonst irgendwas, wenn der ein vernünftiger Mensch und ein Arbeiter ist, dann hast du auch einen vernünftigen Umgang mit diesen Menschen. Aber wenn du flächendeckend Leute unkontrolliert in das Land lässt und noch nicht mal weißt, ob die überhaupt Bock haben zu arbeiten, weil da gibt's ja auch faule Menschen, genauso wie hier. Ja, richtig. Dann schaffst du Probleme. Und ich glaube, das ist in der Politik noch nicht angekommen. Es nützt nichts, die Masse an Leuten, um dann zu sagen, okay, da sind dann 3, 4 Vernünftige unter 100 dabei, aber dann hast du 97, die Scheiße bauen. Ja. Oder dem Staat oder uns auf der Tasche liegen im Sozialsystem, im Krankheitswesen und so weiter. Das muss man ja mal ansprechen dürfen. Ja, na klar. Das, aber es reicht ja, um negative Publicity zu bekommen, reicht es ja, wenn von diesen 100 einer nur Scheiße baut. Dann sind die ja gleich alle Kacke. Genau, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Deswegen sage ich ja, muss das System eingeführt werden, wie in Kanada zum Beispiel, wovon ich jetzt weiß. Dieses Punktesystem, was war ja vor Jahren mal angedacht, dass sie das einführen, hat ja wieder nicht funktioniert. Und zwar, dass du anhand deiner Fähigkeiten eine Einreisebewilligung bekommst, ja oder nein. Aber war das nicht mal so bei den IT-Lern eine Zeit lang, irgendwann in den 90ern, 2000er? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da ging's doch los mit, die ITler aus Indien nach Deutschland zu holen. Ah, ja, genau. Irgendwie so war das. Ich weiß nicht, genau, ob das funktioniert hat. Also weit bin ich da in dem Thema nicht drin. Aber wahrscheinlich haben wir es wieder nicht durchgesetzt, weil wieder irgendwas, irgendeine Rassismuskeule von irgendwo kam. Aber ja, es ist doch, genau. Es ist doch Fakt, dass unser System, unser Sozialsystem nur darauf basiert, dass Leute Steuern zahlen. Ja. So funktioniert das nicht. Auch das, unser Krankensystem, oder unser Gesundheitssystem, wo viele auf der Welt uns dafür beneiden. Es ist eine Katastrophe in Amerika zum Beispiel, das wird ja immer gut gern verschwiegen. Das muss refinanziert werden. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, 100.000, oder es kommen ja jeden Monat so viele Menschen in dieses Land, habe ich irgendwo gelesen, von der Größe der Einwohnerzahl von, aus der Stadt Mainz. Mhm. Jedes Jahr eine Großstadt. Jeden Monat eine Großstadt. Und die und die haben aber auch Wehleiden und müssen auch mal ins ins Krankenhaus, zum Arzt etc. Das muss ja der Staat finanzieren. Wir, Steuerzahler. Ja, genau. Aber irgendwann refinanzieren wir uns nicht mehr, sondern machen Minus. Und da muss man dann auch wirklich einfach mal sagen, wir können nicht mehr aufnehmen, weil wir sonst bankrott gehen. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun. Daher habe ich jetzt gerade gesagt, wenn du Menschen holst, die arbeiten, die vernünftig sich entwickelt haben in ihrem Sozialleben, die arbeiten wollen, die ihre Familie großziehen, die offen sind für andere und so weiter, dann ist das alles kein Problem. Naja. Aber so viele reinholen wie möglich, um dann zu hoffen, dass ein paar davon arbeiten und unserem System in der Bundesrepublik Deutschland zum Wohle mittragen, ist nicht die Lösung. Und Rainer, jetzt kommt der Umkehrschluss. Wenn du dann welche hast, die hierher kommen, die arbeiten wollen und die dann das erste Mal ihren Lohnzettel sehen, was vom Brutto auf dem Netto übrig bleibt. Die hauen freiwillig wieder ab. Die hauen auch freiwillig wieder ab. Ja, das ist ja unser Problem. Ja, ja, das ist so. Und das ist das Fatale. Das Ding ist, als der Merz diesen Satz gemacht hat mit den kleinen Paschas, weil die Lehrerin nicht respektiert werden und dann kommt der Vater hin und her, er hat das ausgesprochen, was es ist, die Wahrheit. Ja, ja, klar, natürlich. In meiner Klasse damals, in meiner Schule, waren wir, ich glaube 12 Leute. Mhm. Davon waren wir 3 Deutsche. Der Rest war Herkunft aller Nationen. Und so ging das auf der Schule. Das war so eine Schule, die hätte auch in Berlin-Neukölln gepasst. Aber da, ich bin mit vielen Südländern quasi groß geworden hin und her, habe da wahrscheinlich meine Charakterstärke entwickelt und mein Selbstbewusstsein und bla bla bla, weil die haben mich auf links gedreht, sag ich mal. Wenn du da dich nicht durchsetzen konntest, hast du verloren, ja, auf dieser Schule. Ja, ja. Ja? Aber ich bin mit heute noch sehr befreundet. Wir waren vor 2 Wochen waren wir in so einer Pizzeria essen und der Inhaber war tatsächlich, ich glaube Herkunft Libanese. Der hat mich angesprochen und gesagt, ey, wir waren zusammen auf der Schule und hin und her, wie geht's dir und bla bla hin und her. Ich sag, was machst du denn hier? Ja, mir gehört der Laden und so. Und hin und her, das heißt, ich bin mit denen, also die haben, die arbeiten alle und die sind alle, gut, ein paar sind auch unter das Raster gefallen, aber das hat alles funktioniert dann. Ja, klar. Aber so wie wir die, sowas wie mit dem Upal, was ich dir, Upal heißt der Ort, Leute, was ich dir gesagt habe beim letzten Mal, das kann ja nicht funktionieren, wenn man ein normal denkender Mensch ist. Es kann doch nicht funktionieren, 400 Menschen aus einem anderen Land in ein Containerdorf zu stecken, wo diese 400 Menschen nichts unternehmen können. Die können A, nicht arbeiten, die können sich nicht weiterbilden, die haben keinen Kontakt zu Einheimischen, weil die Einheimischen fühlen sich überladen. Und dass das schon ein Konflikt und Problem als solches, bevor sie da sind, ist, das muss einem doch klar sein. Das funktioniert doch so nicht. Nein, das funktioniert doch nicht. Also da bin ich auch fest von überzeugt, dass es in die Hose geht. Es geht auch komplett in die Hose. Das hast du, das sieht man zum Beispiel Berlin, eine Katastrophenstadt. Tut mir leid für alle Berliner, ist so. Wenn du Berlin-Neukölln anguckst, die Deutschen sind dort alle weggezogen, die meisten, und es leben dann halt Länder aus anderen Nationen da, was kein Problem als solches wäre, aber sie bleiben unter sich. Und das ist keine Integrierung. Wenn die Leute unter sich bleiben, dann bleiben die in ihrer Bubble. Ja, na klar. Das würden wir doch genauso machen. Ja, das sicher. Das hast du zum Beispiel in diesem Stadtteil in Thailand zum Beispiel, wo nur Deutsche leben, also überwiegend Deutsche. Da gibt es dann einen deutschen Bäcker, da gibt es einen deutschen Schlachter, da gibt es deutsche Restaurants etc. bla bla. Das heißt, sie leben in einem anderen Land, aber unter ihren, was heißt Bedingungen oder wie man es nennen möchte. Kulturellen Voraussetzungen nennen wir das mal. Genau, ja, so. Ja, genau, aber und da ist dann das Problem. Ja, ja. Und das haben wir halt, wie gesagt, die arbeitende Bevölkerung, ich sag mal, in unserem Bereich in der Transportbranche hat man mit keinem Polen, keinem Rumänen etc. Probleme. Nein, hast du auch nicht. Also, nee, na klar hast du Meinungsverschiedenheiten, gerade wenn es um Parkplätze, was weiß ich, was geht, aber du hast nicht, sagen wir mal so, du hast keine Auseinandersetzung aufgrund seiner Herkunft. Ja, das will ich mal ganz klar. Also schön gesagt. Genau. Ja. So, also du hast natürlich Auseinandersetzungen, so wie du sie mit jedem hast, ne? Hier und da mal so, von wegen hier, da kannst du nicht parken oder hier, ihr kennt das alles. So, da, oder der zieht zu früh rein und dann regst du dich auf und sagst dann auch mal Scheiß, je nachdem, wo er herkommt. So, ne? Und, aber im Grunde genommen sind das Lappalien. Wie gesagt, aufgrund seiner Herkunft wirst du nie Ärger haben mit irgendwem im Leben nicht. Genau. Es gibt diese zwischenmenschliche Konflikte, die hast du überall. Das ja. hat nichts mit einer nationalen Herkunft zu tun. Genau. Du, die kleiden sich vielleicht auch mal anders, dann läuft der halt, man kennt das bei den, gerade aus den Ostblockländern, dass die halt ihre Lederschlappen da immer haben, diese braunen. Ja, eine Jogginghose. Ja. Ja. Und dann sagen wir halt, oh Mann, Alter, wie läuft der rum? Aber anders so sagt der, guck dir mal den Deutschen an. Wie läuft der wir denn haben rum? Dann wie laufen wir denn rum mit unserer, was weiß ich, Musterregenjacke mit Musterarbeitshose und bla bla bla. Und das ist halt, weil jeder in seinem Land anders aufwächst und jeder hat so seine Bestandteile, wie man in einem Land aufwächst, was ist angesehen, was ist nicht so angesehen. Ja, genau. Und wenn du das Ganze aber zu sehr vermischt, also wenn du, sag ich mal, zu viel Kakao in die Milch packst, nee, umgekehrt, viel zu viel Milch in den Kakao, nicht, dass es jetzt hier rechts ausgedrückt wird, dann ist er auch ungenießbar. Oder wenn du zu viel Rot in ein grünes Gefäß machst, ist es dann auch nicht mehr die Farbe, die du haben willst. Was ich das meine, also ja. wenn du das mehrheitsmäßig zu sehr, das hat auch damals Helmut Schmidt gesagt, bei der Maischberger in Dingens, in einem Talkshow, als er noch lebte, dann hast du halt ein Problem. Mhm. Und ich verstehe einfach nicht, warum das da oben, das hat nichts damit zu tun, dass man die Leute irgendwo nicht haben möchte. Klar gibt's da auch welche, aber wir produzieren damit soziale Unruhen in diesem Land. Ja, ist so. Ja? Und ich habe zum Beispiel ein Problem damit, und das wage ich auch zu sagen, wenn zum Beispiel bei einer benachbarten Stadt hier der Weihnachtsmarkt in einen Wintermarkt umbenannt wird, weil man Rücksicht auf andere Religionen nehmen möchte. Und daher ist das dann nicht mehr der Weihnachtsmarkt, weil es christlich ist, sondern man nennt ihn den Wintermarkt um. Und damit habe ich ein Problem, weil es ist doch unsere christlich, auch wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin, aber warum muss ich in meinem Land oder warum muss in meinem Land sich verändern für Gäste? Verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, ich komme damit auch nicht zurecht, bin ich ganz ehrlich. Also, ich meine, jetzt kann man drüber streiten, ob die Deutschen eine Kultur haben oder nicht, aber das gehört zum deutschen Kulturgut in meinen Augen, wenn der Weihnachtsmarkt ein Weihnachtsmarkt ist und nicht Wintermarkt. So. Ja, für die meisten spielt die deutsche Kultur von 1933 bis 1945 oder von 1914 bis 1918 ab. Aber dahinter und davor gab es auch nochmal ein Deutschland. Ja, das verstehen einige nicht so. Und ich weiß nicht, es gibt ja, wir können ja als Beispiel jetzt sagen, Person XY möchte jetzt in Urlaubsland XY fliegen. Die fliegen dahin, um sich da die Kultur anzugucken. Ja, die würden da nicht mehr hinfliegen, wenn sich in diesem Land die Kultur praktisch nur noch anpasst auf weitere Kulturen aus anderen Ländern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, das, weiß ich nicht. Wenn jetzt, wir nehmen jetzt Ägypten, da rennen die doch alle mit diesen langen Roben rum und diesen Gewändern und hier und da. Wenn die sich jetzt hinstellen würden und sagen würden, ey, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir bücken uns jetzt für den Rest der Welt und kleiden uns so wie die, keine Ahnung, als Beispiel Amerikaner jetzt oder so. Weißt du, was ich meine? Dann fehlt schon wieder was in dem Land. Ne? Weil du kommst in das Land und du erwartest eigentlich das komplette Bild. Genau. Und weiß ich nicht. Ich komme damit nicht zurecht, bin ich ganz ehrlich. Ob sich jetzt einer hinstellt und sagt, boah, bist du aber oldschool oder so. Ja, dann ist das so. Dann bin ich oldschool oder Nazi oder keine Ahnung was. Also, ja, ich bin doch, ich finde, man ist doch, wir sind doch in diesem Land groß geworden. Du jetzt ein bisschen weniger als meine wenig. Jetzt hackt er schon wieder auf die kleinen Leute rum. Das ist unglaublich. Das ist auch eine Art von Humor, die wir Deutschen halt so auch irgendwo haben. Man sagt immer, wir haben keinen Humor, doch wir haben eine andere Art von Humor, meist das Ironische. Ja, genau. Warum soll man, also, wenn Leute sagen, ja, du musst man muss doch veränderbar sein und hin und her. Nee, muss ich ja nicht. Warum muss ich denn das verändern, wenn ich in diesem Land so groß geworden bin und hier aufgewachsen bin in Deutschland mit unseren Werten, Vorschriften, Vergütung, die wir irgendwo was weiß ich haben. Mhm. Und ich mag das so, weil sonst wäre ich ausgewandert, wenn ich das nicht mögen würde. Also will ich das so haben. Ja, na klar. Und dann kommen dann irgendwelche Leute dann oben in der Regierung oder irgendwelche Landräte oder Bürgermeister, die entscheiden dann einfach, okay, zum Beispiel dieses St. Martins-Fest wurde ja auch in, ich glaube in Kassel wurde das umbenannt in irgendwas anderem. Meine Freundin mal fragen, mhm. Die hatte mir das erzählt. Auch damit sich andere Leute anderer Religionen nicht benachteiligt fühlen. Also entschuldige mal, also ja, wenn du in ein christliches Land kommst, dann musst du damit rechnen, dass da christliche Werte gelebt werden. Ja, sicher. Du kannst ja jetzt nicht nach Saudi-Arabien fliegen und erwarten, dass die da jetzt eine christliche Kirche, eine katholische Kirche hingebaut haben. So, nee. Weißt du, was ich meine? Das ist so der Widerspruch in sich und die Leute stolpern halt einfach nicht drüber. Und das ist das, was mich kratzt. Das ist das, was also ich mich stört. Genau. Also ich finde, wir schaffen uns einfach irgendwie ab. Ja, na klar. Deutschland schafft sich ab und das schon seit Jahrzehnten. Und das ist echt bitter. Ey, das Schlimme ist einfach, dass es den Nährboden dazu für rechten Gedankengut im Extremen. Ja. Also, man darf immer eins nicht verwechseln. Es gibt rechtes Gedankengut und rechtsextremes Gedankengut. Da ist ein Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied, ja. Genau. Und wenn man sagt, man als Deutscher traut man sich ja schon nicht mal mehr eine Fahne von dem eigenen Land zu hissen. Weil man dann sofort, was ist mit dem los, der hisst eine Deutschlandfahne. Und wenn wir jetzt schon an dem Punkt gekommen sind, ich meine, kannst du dich noch an die WM im eigenen Land erinnern? Ja, natürlich. Hattest du nicht auch so ein befreiendes Gefühl, weil man einfach mal die Deutschlandfahne am Auto dran machen konnte, als wir... Ich fand das Bild eigentlich ganz geil. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die jetzt eine Fahne irgendwie... Warte mal, doch. Natürlich, ich hatte an den Außenspiegeln, hatte ich Deutsch... Ja, na klar. Ich hatte diesen Überzieher für den Außenspiegel. Und, ich auch, aber das bedeutet ja nicht im Umkehrschluss, dass ich gleich in den Krieg ziehen will. Nee. Da gibt's aber auch ein geiles Video von einem YouTuber, der jetzt gerade in Korea wohnt, eigentlich Amerikaner ist. Ich komme nicht auf seinen Namen, ich gucke ständig seine Videos, ne? Und der reagiert halt auch sehr oft auf Deutsche, auf deutschen Content und auf Deutschland allgemein. Er ist anscheinend ein Deutschland-Fan. Und der hat sich schon drüber gewundert und hat sich hingestellt und gesagt: Sag mal, gibt's in Deutschland eigentlich sowas wie Patriotismus eigentlich gar nicht? Weil jetzt in Amerika, da siehst du an jedem zweiten Haus eine amerikanische Flagge hängen und hier und da und in Deutschland halt so gar nicht, ne? Und Patriotismus, heißt das so? Patriotismus. Irgendwie so, ne? Und hat er sich gefragt, warum es das in Deutschland nicht gibt. Und ich habe drüber nachgedacht, ich könnte ihm keine Antwort geben. Naja, weil du gleich verunglimpft wirst. Du wirst sofort in eine Ecke geschoben, wo du gar nicht hin möchtest. Und auch, ich sag mal, auch wenn ich jetzt sage, das meinte ich gerade, wenn ich jetzt wenn Deutschland gespielt hat, die Nationalmannschaft hat gespielt und ich mich damit verbunden fühle, weil ich A, Fußball mag und eine Weltmeisterschaft im eigenen Land und es war schönes Wetter, alle waren lieb zueinander, es hat einfach Spaß gemacht und ich habe die Flaggen dran und es hatte niemanden gestört, war das ein befreiendes Gefühl. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel, mein Auto, sagen wir mal, mit 3 Deutschlandfahnen an den Fensterscheiben in der Innenstadt stelle, kann ich davon ausgehen, dass wenn ich nächsten Tag mein Auto abholen will, es zerkratzt oder demoliert oder sonst irgendwas ist, weil da Deutschlandfahnen wählen und wahrscheinlich steht dann irgendwann drauf Nazi. Ja, wahrscheinlich, ja. Und das ist unser Problem in unserem Land. Ja. Und solange man nicht mal ansatzweise, gibt es ja auch Leute in der Öffentlichkeit, die sagen, ja, wie kann man stolz auf Deutschland, wie kann man stolz, ein Deutscher zu sein und bla bla bla. Ja, auf wen soll ich denn sonst stolz sein, wenn ich nun mal ein Deutscher bin? Also ich kann doch stolz sein, eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben, hier in einem eigentlich friedlichen Land leben zu können. Man hat ein gutes Leben, in Anführungsstrichen. Da wollen wir uns ja gar nicht zu beschweren. Und darauf kann ich doch stolz sein, auf dieses Land, was meine Vorväter oder unsere Vorväter aufgebaut haben. Ja, sicher. Und wenn aber Leute das falsch verstehen, wenn ich sage, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, dann sehen die mich gleich mit erhobenen Armen marschierend mit einer Reichsflagge durch die Innenstadt laufen. Einem Österreicher folgen. Ja, genau. Ja. Ja, das ist so. Ja, ja. Ja, und das ist unser Problem. Ich habe ja auch schon mal den ein oder anderen Witz gemacht. Der ist, ey, ey, glaubst du gar nicht. Das, Junge, da siehst du mal, was für Leute auch in der Social-Media-Welt rumlaufen. Ne? So, mein Discord hat ein Österreicher gemacht. Ne? Und junger Mann, der ist jetzt, ich glaube, 19 ist er jetzt. 18, 19. Aber der versteht das, was er tut. Und er macht das auch wirklich gut. Und da habe ich dann im Stream noch meine Witze drüber gemacht. Ne? Ich sage, oha, ich kann ja jetzt nicht einem Österreicher Adminrechte geben. Das geht ja nach hinten los. Das kennen wir doch schon alles. Oha, da hast du was. Junge, da habe ich was gesagt. Die ja, meisten fanden es witzig, klar, aber es gab den einen, der es nicht witzig fand. Na, natürlich, aber ganz ehrlich, ich war ja nun auch öfters im Ausland und auf meinem Arm steht halt groß auch German Truck Driver drauf. Ja. Jetzt mal das Truck Driver weg, aber da steht German drauf. Ja, na klar. Angelehnt an den American Truck Driver übrigens, ne? Ja, genau, genau. Und pass auf, im Ausland habe ich nie Probleme damit gehabt oder es hat nie ansatzweise irgendwer gedacht, nur weil ich in Deutschland bin, dass ich ein Nazi bin. Nee, natürlich nicht. Das hast du nur hier. Wir haben ein Problem mit uns selbst. Wir Deutschen haben ein Problem mit uns selbst. Ja, ja. Wir beschäftigen uns zu sehr und ich möchte das nicht wegsprechen, was damals passiert ist. Was war schlimm? Es war absolut schlimm. Ich war schon in Dachau im Konzentrationslager. Da war mir schlecht. Also es, wirklich, ich meine das echt ernst, da war mir schlecht. Ich habe mich gefragt, wie zum Geier haben das Menschen vollbringen können, diese Massentötung? Katastrophal. Das habe ich mich allerdings auch gefragt, das Junge. Also es gab da eine, da gab es vor diesen Baracken X, nennten die sich, das war da, wo die dann verbrannt wurden. Konntest du auch durchgehen, also einmal war der Vorraum ja, wo die sich ausziehen mussten, da war so ein riesen Wäscheberg, also wirklich, keine Ahnung, wie viel Meter hoch. Hm. Dann kam man in diese Duschenbereich, in Brausebad-Ding, so was da steht, noch in Altdeutsch, wo dann das Gas eingeführt wurde. Und während du dann da vergast wurdest, haben sich andere schon ausgezogen. Und dann ging die andere Tür zur anderen Seite auf und die haben dich dann in den Verbrennungsofen gezogen. Dann wurde die Tür wieder zu, dann ging die andere wieder auf, die nächsten kamen rein, so funktionierte das. Das war katastrophal. Ja. Und da war eine, das haben die da in Dachau, könnt ihr gerne mal hingehen, guckt euch das mal an, Eintritt ist kostenlos. Da werdet ihr euren Augen nicht glauben, was damals passiert ist. Gibt's eine Glassäule vor so einer Baracke, Baracke X. Mir war wirklich schlecht jetzt, wirklich schlecht. Also ich musste mich fast, ich meine das echt ernst, ich musste mich fast übergeben. Da war eine Glassäule, ungefähr, ja, 1,60 Meter, 1,70 Meter hoch und in dieser Glassäule ist ein Foto. Dieses Foto aus der Position, wo das 1943 gemacht wurde. Genau aus der Position hat man vom Winkel berechnet, wurde dieses Foto gemacht, was die Baracke, die im Hintergrund steht, noch die Originale ist. Mhm. Okay? Also du guckst genau aus dem Winkel von dem Fotografen. Und wenn du auf das Foto guckst, siehst du vor der Baracke, die du im Jetzt erlebst, auf dem Foto siehst du fast bis unter der Dachrinne nur Leichen gestapelt. Da war mir so schlecht. Dann guckst du über dieses Glas hoch und siehst die Baracke, wo die Leichen weg sind. Guckst wieder in dieses Glas mit diesem Foto und denkst, um Gottes Willen, was zur Hölle muss denn passiert sein, dass man sowas macht? Es war, also das ist unbeschreibliches Gefühl. Mir war so schlecht, dass ich erstmal mit meiner damaligen Freundin sage, komm, lass uns mal ein paar Meter gehen. Ich muss mal durchatmen. Das kann ich alles gar nicht fassen, was ich hier gerade sehe. Weil was du im Fernsehen siehst, das fühlt sich immer noch mal anders an, wenn du vor Ort bist. Das ist so, ja. Ja, ja. Wir waren ja mit der Schulklasse da, deswegen weiß ich ungefähr, wie du das meinst, ja. Das war, also, das ist, ihr müsst da echt mal hin. Guckt euch das mal an. Ja, einfach. Und wenn man das gesehen hat und dann für sich selber, ohne dass man jemanden überzeugen muss, dass man das nicht möchte, wenn man dann für sich selber im Geiste sagt, niemals könnte ich sowas und will sowas haben, ein faschistisches Reich wieder. Niemals, wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, okay, ich bin ideologisch, politisch genau richtig. Aber ich muss trotzdem sagen dürfen, dass, wenn zu viele reinkommen, die nicht unserer Herkunft sind und nicht zum Wohl der Allgemeinheit in Form von Arbeiten, Sozialleistungen zahlen, sich vernünftig benehmen etc., dann können die hier nicht her. Und dann darf ich das sagen. Ja, eben. Das muss man. Ja. Das ist eine Meinungsfreiheit, das ist eine Demokratie. Ja. Das sehe ich genauso. Ja, genau. Absolut. Und Selbst, also ich kenne, ich hatte es, warte mal, war ich denn in Hamburg, Reeperbahn, vor ein paar Monaten. Da hat mich in Hamburg dann hat, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber Mustafa, schöne Grüße. Der hat mich angerufen und ich habe eine lange Zeit neben ihm immer, bin ich eine andere Linie gefahren, der stand auch immer neben mir. Auf der rechten Seite war Gürcan, Kroate und Mustafa links Türke und ich war in der Mitte. Und die haben Sachen gesagt, die würde ich als Deutscher niemals in den Mund nehmen. Junge, Junge. Und ich wage es nicht, ich sage es jetzt mal nicht, aber die haben, also weil ich gesagt habe, Junge, Alter, das ist ein bisschen rassistisch, was du jetzt gerade sagst. Da sagt er, was ist eigentlich euer deutsches Problem? Also ich bin ja auch Deutscher, sagt er, ja, aber ich bin halt türkischer Herkunft und bla bla bla. Aber ich kenne keine Nation, kein Volk dieser Welt, die so ein Problem mit sich selber haben und sich alles gefallen lassen von anderen Menschen aus anderen Ländern, die hierher kommen. Kenne ich Ja. kein anderes, anderes Volk als die Deutschen. Nee, ist auch Das so. ist aber du als Deutscher, da sagst, Gottes Willen. Ja. Nee. Boah, was ist das wieder für ein Podcast gewesen? Ja, jetzt haben wir, das war Geschichtspodcast, ja. Das muss auch mal sein. Das muss. Aber Fragen gab es keine? Nee, tatsächlich keine Fragen. Geil, Keine geil, da können Fragen. wir immer quatschen. Das, genau, das heißt, wir können immer weiter quatschen, ne? Und dann gucken wir mal, wann wollen wir denn unseren Live-Podcast bei Twitch machen? Hast Ah du ja. eine Idee oder? Also tatsächlich ich bin nächste Woche voll ausgebucht von, ich muss Dienstag, Mittwoch ein paar Trailer für Dutrans abholen. Mhm. Ja, du bist nächste Woche frei, ne? Jetzt kommende Woche bin ich noch frei und dann danach Geht's los bin ich, wieder, ne? ja, Gott sei Dank. Dann sollten wir es gleich einen Donnerstag machen, einfach. Jetzt Warte mal. kommenden Donnerstag. Denn, Ja, wir brauchen ja nicht ja, immer auf den Sonntag aufnehmen. Wir können das ja auch, ist ja egal. Es kommt dann na Sonntag klar. raus. Ja. Oh, Donnerstag kommt mein Lied raus, Rainer. Oh, siehst du, das ist ein guter Zeitpunkt, dann zu streamen, würde ich sagen. Oh ja. Es kommt, warte mal, ist Donner nee, ja, es kommt, ja, aber nee, es kommt um 23:59 Uhr raus. Ach Also, so, ja, ja, dann. weil die Chartlisten, die Charts werden freitags erstellt. Ja. Und deswegen released jeder quasi um Mitternacht auf dem Freitag sein neues Lied, weil dann die Streams und bla bla addiert werden, zusammengerechnet werden und daraufhin dann am Wochenende die Chartlisten sind. Also, dass man quasi den ganzen Freitag mitnimmt an Leuten, die das Lied pumpen. Ja. Das ist der Grund. Da bin ich ja mal Deswegen kommst du. gespannt. Ich bin auf die Zahlen gespannt. Ach, ich habe da so Angst vor. Aber es gibt immer noch kein offizielles Musikvideo, ne? Doch. Doch, echt? Ja. Verdammt! Ist komplett an mir vorbeigegangen. Also. Ja, aber ich habe das, und das ist jetzt auch wieder. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, in diesem Video selber mitzuwirken. Ja. In dem Video gibt es auch Menschen anderer Herkunft. In diesem Video gibt es auch Kennzeichen aus anderen Ländern. Und das hat was mit dem Text zu tun, der in dem Lied vorkommt. Okay. Und ich hoffe, weil das Lied heißt ja Seite an Seite. Ja. Und das ist für mich sinnbildlich, dass wir Fahrpersonal aus allen Ländern der Erde zusammenhalten müssen, weil wir halt wirklich ein wertvolles Gut sind, weil jedes Land hat Probleme mit Nachwuchskräften in der Transportbranche. Und in dem Lied geht es ja auch darum, dieses Lied handelt um gefallene Brüder. Damit meine ich halt Menschen, die ihr Leben auf der Autobahn oder auf den Landstraßen oder auf den Straßen als solches verloren haben, in Gedenken. Und in meinem romantischen Kopf habe ich gedacht, okay, ich lasse ein Video zusammenschneiden von verschiedenen Clips. Verschiedenen Clips von einem aus Israel. Okay. Er ist gemacht. Und einfach nur, damit dieses Lied auch ein Video hat. Und es ist sehr schön geworden. Und Es das wird ist. auf YouTube wann released? Genau, also es kommt dann bei morgen haue ich den Counter raus, dass man sich dann erinnern kann. 23:59 Uhr am Mittwoch. Ah, Also okay. am 23. Sehr nice. Und dann können wir tatsächlich Donnerstagabend dann drüber sprechen, wie die Kommentare sind. Ja. Ja. Dann gehen wir Kommentare durch. Oha. Oh. Sehr gut. Na, ich hoffe, die Leute verstehen die Message von dem Lied. Also ich hoffe wirklich, es ist ein schönes Lied. Ja, ich weiß, was ist denn daran nicht zu verstehen? Also, ich meine, ich habe den Text ja jetzt schon mehr als einmal gehört. So. Also, das, also eigentlich, ich finde die Stelle mit Baumann immer noch am geilsten, sagt ihr so, wie es ist. Weil ja. Das liegt nur an den persönlichen Erfahrungen, die ich mit dem netten Menschen hatte. So, also, hast du den persönlich mal getroffen? Der hat mich 3 Tage stillgelegt, na selbstverständlich. Nein! Ja, doch. Raststätte Münster, ich weiß es noch wie heute. Ich habe das sogar heimlich gefilmt, ich darf das gar nicht sagen, ne? Aber ich habe es wirklich gemacht. Es existieren leider keine Filmaufnahmen mehr, leider. Aber ja, du mit deinen Filmaufnahmen, ich warte seit... Das. Ey, Leute, ich warte seit... Wie lange warte ich auf diese... Auf seit 2 Monaten locker, keine Ahnung. Ohne Scheiß, ich habe so viele Clips, ne? Ich hab ja alles auf diesen kleinen Mini-Festplatten, wollte ich gerade sagen, ne? Das sind, ja. Ich glaube, 4 oder 5 voll mit Dashcam-Clips, ne? Und also eine Festplatte, die hat 500 Gigabyte. Ja. Ja, das ist, ja, weil ich auch immer, ich habe nichts sortiert, aber alles geortet, ja, Alter. So. Das ist, ey. Und wenn ich wenigstens noch wüsste, welches Jahr das ist, das würde mir schon viel weiterhelfen. Ne? Ja, ja, aber, genau, könntest du das, ja. Aber ich bin, da bin ich genauso wie du. Mein Computer ist auch herrlich unaufgeräumt. Mm, ja. Es ist bei mir ganz schlimm. Also ich habe jetzt schon, die ganzen Twitch-Sachen habe ich jetzt mittlerweile wegsortiert. Ich hatte ja Zeit. Die habe ich wegsortiert auf eine externe Festplatte. Und es ist mir aufgefallen, ich brauche so ein NAS, ne? Ich brauche so ein, du kommst ohne diese NAS-Dinger, kommst du nicht mehr aus. Was war nochmal NAS? Diese Network Attached Storage, also diese, Netzwerkspeicher, sage ich da mal zu. Okay. Das ist ein Zusatzgerät, kannst du dir irgendwo hinstellen, in den Keller oder was weiß ich wo. Also so eine Art Server, so eine Art Home-Server. Ah. Und kannst du voll knallen mit Festplatten. Ist auch alles schön gespiegelt, damit du keine Daten verlierst und so weiter. Und das ist aber auch wieder eine Kostenfrage, ne? Das, Junge, da kannst du so viel Geld verbrennen, das ist unglaublich. Ja, aber ist denn nicht einfach ich komme auf den Namen nicht, hier eine Wolke nicht, ist ja auch, wie heißt der nochmal? Cloud. Ja, ja, genau. Also. Ich habe das deutsche Wort, das englische Wort vergessen. Geil, ich bin doch ein Deutscher, Junge. Das Problem ist, dass die Clouds in der Größenordnung so teuer sind, dass du dir auch selbst einen Home-Server hinstellen kannst. Also so ein NAS. Ah, okay. Genau, es rechnet sich nicht. Sind wir auch schon durchgegangen. Haben sich auch viele ausgerechnet und gesagt, nee, komm, lass, mach nicht. Und ja. Ah, okay. Das ist so, und jetzt geht's ja wieder los. Nächste Woche, in 8 Tagen, 2 Stunden, 19 Minuten und 56 Sekunden geht's wieder los. Ich hab zum Ende des Podcasts, weil ich weiß, der hört jetzt keiner mehr zu, ne? Die sind alle weggepennt jetzt. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt, habe nächste Woche Meeting mit der Spedition, wahrscheinlich einen längeren Videodreh mit D-Max. Oh. Asphalt Cowboys. Nein, du willst nicht, nein, tu das nicht. Tu das, nein. Doch, doch, nicht, doch das tu ich. Doch, echt? Weißt du warum? Na, erzähl. Ich find's gut, dass die sagen, die wollen mich. Okay. Weil ich ja auch bei RTL 2 zum Glück positiv weggekommen bin, weil ich ja die Probleme angesprochen habe. Und darum geht's mir ja. Also ich brauche ja, durchs Fernsehen bekomme ich nicht weiter großartig Aufmerksamkeit bei YouTube. Weil das Nein. Das musste ich auch feststellen, dass das so ist. Also Fernsehen ist eine wirklich abgeschottete Gemeinschaft. Da schwappt nichts rüber. Das ist, ist so. Das. Aber die wollen mit mir ins Ausland fahren. Und ich glaube, das wird richtig lustig. Okay. Länger, also dann wahrscheinlich, also es werden längere Folgen werden, die wollen mit mir eine weite Reise machen. Mhm. Und da kann ich dann einfach mal die Unterschiede zwischen deutscher Mentalität gegenüber LKW-Fahren und ausländischen Mentalität gegenüber LKW-Fahren tatsächlich mal transportieren. Okay. Und einfach mal wieder ein bisschen loskotzen für die LKW-Fahrer in Deutschland, dass wir so scheiße behandelt werden, das ist mein Ziel. Ja, das einzige Problem, was ich mit diesen ganzen Fernsehgeschichten habe, ist, dass es meistens ja komplett durchgeskriptet ist, ne? Also ich gönne dir das auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast auch die Chance zu sagen, das, was du zu sagen hast. Und Aber ich habe die Befürchtung, dass das halt nicht so sein wird, weißt du? Dass das geskriptet ist und... Ja, was heißt geskriptet? Also es gibt ja einen Ablauf, bla bla, das war ja auch bei Hart in Fahrt so, auf RTL 2. Ich habe ja zur Not, Rainer, wenn ich da irgendwie doof dargestellt werde, habe ich ja auch eine große Reichweite und kann das auf meinen eigenen YouTube-Kanal richtig stellen. Ja gut, das stimmt, das kannst du machen, ja. Das ist mein Backup. Also wenn da jetzt irgendein Blödsinn da passiert hin und her, kann ich das immer noch auf meinem YouTube-Kanal sagen, hey, es wurde aus dem Content gerissen oder aus dem Kontext gerissen, so und so war es gemeint und bla bla und hin und her, kann ich ja so machen. Mhm. Und die Leute, die mich sympathisch finden und die mir folgen, die wird das interessieren, die werden dann sagen, okay, ja, er ist also doch nicht durchgedreht, sondern es war halt einfach doch nicht durchgedreht. Brauchen doch noch keinen Arzt für Kai, das ist gut. Ja, aber natürlich wird bei Facebook irgendwelche blöden Kommentare kommen und man wird wieder in der Luft zerrissen und das ist, es geht, es ist unsere Mentalität, da müssen wir leider keine Ahnung. Ja. Aber ich hatte bis jetzt noch keinen großen Shitstorm und ich möchte auch keinen erleben, aber wird auf jeden Fall wieder kommen, wenn ich dann poste, ja, ich bin bei D-Max mit der und der Folge und dann kommt wieder irgendein Schwachsinnskommentar, kommt immer. Ja, klar. Also, das habe ich ja nur auch schon kennengelernt und meine Reichweite ist noch lange nicht so wie deine. So, trotzdem musste ich schon den ein oder anderen Kommentar ignorieren. Ne? Also, ich gehe gar nicht drauf ein. Ne? Manchmal juckt es mir wirklich in den Finger und denkst, komm, antwortest du jetzt? Oder? Nee, ich lasse es einfach. Ich lasse es auch so stehen. Das. Ja. Ja, also viele denken auch, also ganz am Anfang, als das war, also warte mal, was war denn das für ein Video? Das war ein React hier, das mit der politischen Dingens. Einziges Reaction-Video, das ich auch mal gemacht habe. Meinst du das mit dem wo auch LKW-Fahrer angehört worden sind? Ja, genau. Ja, okay. Pass auf, da habe ich, also Leute, also wirklich Menschen mit Verstand, ist da, im Titel heißt React. Ja. Also ich reagiere. Mhm. Und da hat einer tatsächlich, da habe ich auch kommentiert, weil ich gedacht habe, so dumm kann man doch gar nicht sein. Halt doch endlich mal den Mund, du redest ständig dazwischen, bla bla bla bla. Da denke ich mir, Digga, du hast, da guck dir, das Originalvideo ist unter verlinkt, ohne meine Reaction. Also kannst du das Originalvideo ja angucken. Aber es ist eine Reaktion von mir. Das heißt, die Leute sind ja daran interessiert, was ich dazu sage. Also muss ich ja was sagen. Ja, klar. Aber der sagt, ich soll meinen Mund halten. Ja, aber da brauche ich doch keine Reaction machen, wenn ich den Mund halte. Das macht doch keinen Sinn. Ja, macht Sinn. Bringt doch nichts, wenn ich jetzt hier Marktschreier werden möchte und stelle mich da am Stand hin und sage kein Wort. Das ist auch sinnhaft. Ja, weil einer gesagt hat, du sollst den Mund halten. Ja, der hat gesagt, ich soll den Mund halten, weil ich rede ja ständig dazwischen. Da habe ich auch drunter kommentiert, Alter, da ist das Originalvideo verlinkt. Guck es dir an, da sage ich dann gar nichts. Aber das, was du hier guckst, ist eine Reaction, steht oben im Streamtitel. Ich weiß nicht genau, was ich ihnen geantwortet habe. Aber der logische Menschenverstand sollte eigentlich einem klar sein, dass wenn da steht Reaction, dass ich dann dazu meine Meinung kundtue. Ja. Drufgeschissen. Ach, Drufgeschisse. Leute, wir sind am Ende. Von Folge 13 übrigens, ne? Haben wir gar nicht am Anfang gesagt, glaube ich. Folge 13, ja. Ja. Und das bedeutet nächste Woche schon bei Folge 14. Junge, das, also Schlag auf Schlag. Das geht du hier. Du kannst rechnen, das ist geil. Ich habe mir das aufgeschrieben. Warte, ich muss noch einen Seitenhieb zu Frau Baerbock raushauen. Ja. Hast du mitgekriegt, was sie gestern gerissen hat? Nein, tatsächlich nicht. Also, ich finde die Frau ja, ich finde die süß. Ich hoffe, das ist jetzt nicht diskriminierend. Also, ich finde es eine attraktive Frau und ich mag die eigentlich, aber das Problem ist halt, dass manchmal, was sie sagen möchte, vom Gehirn zum Sprachzentrum, da gibt es dann irgendwo. Irgendwer blinkt da nicht richtig und biegt falsch ab. So. So, jetzt hat sie gestern, als eine Reporterin bei diesem Gipfel, den sie jetzt hier gerade haben, diesen Immigrationsdings da oder was da, wie das nochmal heißt. Mhm. Da wurde sie gefragt von einer ausländischen Reporterin auf Englisch. Ich zitiere jetzt nicht im Original, sondern ich gebe es einfach mal so wieder, wie ich es jetzt gerade in Erinnerung habe. Sie wird gefragt, würde sich denn an der Politik in Russland was ändern, wenn Wladimir Putin nicht mehr an der Macht wäre oder müsste Putin da irgendwas ändern. Und dann hat Frau Baerbock, hat Frau Baerbock gesagt, nein, wenn Putin sich nicht um 360 Grad drehen würde, dann wird sich nichts ändern. Okay. Einfach mal 180 Grad nochmal draufgepackt. Ja, das ist egal. Also einmal im Kreis drehen wird, ja, okay. So, weißt du, wenn du guckst auf eine Stelle, drehst 360 Grad und guckst weiter auf die Stelle. Es macht keinen Sinn, was sie da sagen. Nee. Wahrscheinlich ist sie denn heute drüber gestolpert, so was habe ich ihnen da erzählt. Das frage ich mich. Wenn die, also sie wollte ja sagen, 180 Grad dreht, also ja, quasi seine Meinung ändert, ne? Für die Leute, die es nicht ganz verstanden haben. Aber was Frau Baerbock gesagt hat, dass er bei der Meinung bleiben soll. Ich frage mich dann manchmal, ob sie dann, wenn sie das dann ihren Fauxpas, den sie dann nächsten Tag oder ein paar Stunden später dann ihr bewusst wird oder hoffentlich ein paar Minuten, nachdem sie das gesagt hat, ob ihr das dann nicht unangenehm ist. Sie hat ja viele Sachen schon rausgehauen, die sie sich da versprochen hat und bla bla bla. Ja, ich denke schon. Na klar sitzt sie dann da wahrscheinlich morgens beim Frühstück und denkt, Junge, was bin ich denn bescheuert? Was? Also, nee, das muss der Scholz fragen. Bist du eigentlich bescheuert? Ja. So, wo diese indirekte Kriegserklärung an Russland war, zum Beispiel. Ja, das ich auch jetzt, also das war aber ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Junge. Also, da hätte der Bundeskanzler interagieren müssen und hätte sagen müssen, twittern oder whatever, dass das ein Versprecher war, dass es uns leid tut, hin und her. Das hätte auch gehörig schief gehen können. Ja. Also und da hätte ich dann, wenn das meine Ministerin wäre, hätte ich sie zum Rapport gerufen und gesagt, sag mal, entweder du nimmst rhetorisch Unterricht oder du überlegst dreimal, bevor du es aussprichst, du brauchst ja nicht sofort antworten, sondern kannst auch mal überlegen. Ja. Also Putin muss sich um 360 Grad drehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das habt ihr jetzt hier mitgenommen. Ja, und dann, wie sagen, beenden wir den Polit-Talk für heute. Ja, ist Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Wir haben heute fast wirklich nur über Politik geredet, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, ich hab wegen dem Aluhut. Ja, stimmt, wegen dem Aluhut. Der ist schuld. Der ist schuld. Auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, viele haben am Steuer jetzt mal mitgenickt, hoffentlich. Und gesagt, so stimmt's, so, ne? Muss man auch mal sagen können, es muss sich nicht schämen, deutsch zu sein. So. Richtig, Ende. Genau. Punkt. Und tschüss. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und, versucht weiterhin so fleißig zu schreiben über Insta, wie es jetzt schon tut. Nein, das ja, war jetzt... Und auf jeden Fall das Podcast bewerten mit 5 Sternen. Ja, ganz wichtig. Und folgen. Und ja, und vielen lieben Dank auf jeden Fall für die ganzen verrückten Aufrufe. Wir haben unsere Aufrufzahlen tatsächlich verdoppeln können von der vorletzten Folge zur letzten Folge. Wie es jetzt aussieht, habe ich noch nicht nachgeguckt. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Du hast nicht nachgeguckt, aber du weißt es? Deswegen habe ich gedacht, von der vorletzten zur letzten Folge. Ach so. Genau. Wie das jetzt wieder aussieht, von der letzten bis heute, das weiß ich noch nicht. Oh, jetzt wird's kompliziert. Komm, dreh dich um 360 Grad. Ich drehe mich um 360. Ja. Ja. Und wir hören uns auf jeden Fall. Ciao, Leute. Macht's gut. Auf Wiedergehören. Tschüss.